Kontaktmanagement. Der Kunde von heute ist kaum noch mit dem Kunden von gestern vergleichbar. Dementsprechend werden an den modernen Verkäufer ganz andere Anforderungen gestellt. Gewandelt haben sich insbesondere die Kriterien, nach denen der Kunde seine Kaufentscheidungen ausrichtet. Schon lange sind es nicht mehr allein die Eigenschaften eines Produkts oder die jeweiligen Komponenten von angebotenen Leistungen, die über einen Kauf und vor allem auch über den wiederholten Einkauf entscheiden. Natürlich bleibt der Preis als wichtiges Verkaufsargument. Doch hilft es dem Verkäufer nicht, die Preisspirale ständig nach unten zu korrigieren, um im Wettbewerb zu bestehen. Viele Verkäufer haben hier bereits die Grenze des Möglichen erreicht und manche haben diese Grenze womöglich auch schon überschritten. Wenn also sowohl die Produkteigenschaften als auch der Preis zumindest teilweise ausscheiden, um aktiv am Wettbewerb um die Kunden teilzunehmen, treten dafür heute ganz andere Aspekte in den Vordergrund. Eindeutig steht heute für den Kunden und damit auch für den Verkäufer die emotionale Gestaltung eines Kauferlebnisses im Vordergrund. Hierbei handelt es sich oft noch immer um ein brachliegendes Feld. Doch gerade der Umstand, dass hier noch viele Möglichkeiten ungenutzt geblieben sind, bietet vielfältige Ansatzpunkte zur Steigerung ihrer Verkaufserfolge. Verkaufsstrategien, die allein auf einen schnellen Erfolg abzielen und die Bedürfnisse der Kunden dabei unberücksichtigt lassen, gelten heute zu Recht als antiquiert. Eine langfristige Kundenbeziehung lässt sich auf diese Weise zumindest nicht mehr herstellen. Die über lange Zeit vernachlässigten Faktoren wie der individuelle Nutzen, die Einbeziehung der spezifischen Bedürfnisse und Kaufmotive der Kunden, das Wecken von Gefühlen, glaubwürdige Beratungsgespräche, echte Kauferlebnisse, die kundenorientierte Suche nach Lösungen und ein unwiderstehlicher Service sind inzwischen zu den wichtigsten Verkaufsfaktoren geworden. Kein Kunde sieht sich gern allein als Mittel zum Zweck, der einfach nur kaufen soll und ansonsten bitteschön keine Ansprüche zu stellen hat. Als Verkäufer kommen sie auf Dauer nicht darum herum, sich dieser veränderten Situation zu stellen und dabei selbst die Initiative zu ergreifen. Nicht nur sie, sondern auch der Kunde verspricht sich einen Gewinn von seinem Kauf. Und diese Erwartung geht zuweilen weit über den reinen Erwerb einer Ware hinaus. Der Kunde erwartet von ihnen, dass sie seine Bedürfnisse erkennen und nachvollziehen können, dass sie ihm Ideen und Entscheidungshilfen bieten und Lösungen aufzeigen. Hierbei ist es ihre Aufgabe, die eigenen Interessen ebenso geschickt zu vertreten wie auch die des Kunden. Durch ein solches kundenzentriertes Verkaufen steht letztlich immer die Beziehung zwischen Kunde und Verkäufer im Vordergrund. Ihre Arbeit an diesem Beziehungsgeflecht sowie die Pflege der Kontakte zum Kunden entscheiden damit über ihre Verkaufserfolge von heute und von morgen. Kein Verkäufer wird der These widersprechen, dass es immer leichter ist, bestehende Kundenkontakte zu erhalten, als neue Kunden zu gewinnen. Auch ist es in allen Fällen zweifellos weitaus kostengünstiger und weniger zeitaufwendig, Kontakte zu zufriedenen Kunden aufzubauen, als neue Kunden zu akquirieren. Doch auch wenn nahezu jeder Verkäufer über das entsprechende Wissen verfügt, kann immer wieder festgestellt werden, dass dieses theoretische Wissen noch lange nicht zu entsprechenden Handlungen in der Praxis führt. Sie werden sich vielleicht sagen, ja, ich weiß genau, dass es wichtig ist, meine Kundenkontakte zu pflegen und weiter auszubauen. Der grundsätzliche Wille ist also meistens vorhanden, an dieser Stelle anzusetzen. Doch wie so oft hapert es dann letztlich doch wieder an der Umsetzung in der Praxis. Woran liegt das? Viele Verkäufer fühlen sich durch das alltägliche Tagesgeschäft bereits ausgelastet. Die Bereitschaft für neue und zusätzliche Aktivitäten ist meist nur dann vorhanden, wenn eine zwingende Notwendigkeit zum Handeln besteht oder wenn der Erfolg unmittelbar erkennbar und am besten noch durch konkrete Zahlen belegbar ist. Wenn Sie beispielsweise nicht genügend Kunden haben, wird Ihre Motivation, Kunden zu akquirieren, sicher zunehmen. Und wenn Sie schließlich neue Kunden gewonnen haben, können Sie die damit einhergehenden Verkaufserfolge unmittelbar auf Ihre Akquise zurückführen. Sie haben einen Kunden akquiriert und dieser Kunde hat infolge ihrer Bemühungen eine Ware oder eine Leistung in einem bestimmten Wert gekauft. Dies ist eine einfache Rechnung, die sich ohne weiteres schwarz auf weiß nachvollziehen lässt. Wenn Sie nun jedoch einfach auf ein systematisches Kontaktmanagement verzichten, können Sie nur bewerten, was Sie nicht getan haben. Und eine solche Rechnung wird nur selten aufgestellt. Hinzu kommt, dass sich die Folgen eines ausbleibenden oder unzureichenden Kontaktmanagements auf den ersten Blick kaum feststellen lassen. Wenn Sie nicht genau wissen, über welche Kontakte Sie verfügen, wenn Sie nicht wissen, wann welcher Kunde zuletzt bei Ihnen war, dann werden Sie es auch kaum bemerken, dass ein früherer Kunde zwischenzeitlich abgesprungen ist. Noch weniger können Sie nachvollziehen, warum dieser Kunde überhaupt seinen Anbieter gewechselt hat. Damit werden Sie auch nicht erfahren, ob Sie daran etwas hätten ändern können. Sie haben es hier mit einem schleichenden Prozess zu tun, der sich oft Ihrer bewussten Wahrnehmung entzieht. Folglich werden Sie allenfalls mit großer Verzögerung erkennen, welcher Schaden Ihnen womöglich entstanden ist. Ein ausbleibendes Kontaktmanagement führt immer zu einer Verlagerung des Problems. Sie glauben also, keine Zeit zu haben, um die bestehenden Kundenbeziehungen ausbauen und ein systematisches Kontaktmanagement zu bereiten. Als Folge werden Sie Ihre Kunden entweder ganz verlieren oder es wird Ihnen zumindest nicht gelingen, die in den vorhandenen Kontakten steckenden Potenziale zu aktivieren. Ursprünglich wollten Sie also Zeit und Energie sparen, doch letztendlich werden Sie weitaus mehr Zeit und Energie investieren müssen, um den entstandenen Schaden zu kompensieren. Ganz generell stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Sie können versuchen, verloren gegangene Kunden durch zeit- und kostenintensive Maßnahmen wieder zu ersetzen. Sie können Ihre Kunden jedoch auch behalten und zusätzlich weitere Kunden hinzugewinnen. Falls Sie sich für die zweite Variante entscheiden, spricht dies ganz eindeutig für ein systematisches Kontaktmanagement. Wenn Sie bedenken, wie schwierig es mitunter ist, passende Zielgruppen zu suchen, aus dieser Zielgruppe Kunden zu gewinnen und solche Neukunden auch noch zu loyalen Kunden zu machen, erscheint es sofort als größere Nachlässigkeit, wenn Sie ausgerechnet bei der Pflege der mühsam aufgebauten Kundenbeziehungen sparen wollen. Fehler, die Sie an dieser Stelle begehen, werden Sie früher oder später dazu zwingen, an anderer Stelle umso entschlossener einzugreifen. Ihr Ziel kann es nur sein, dass Sie Ihre Kunden nicht aus den Augen verlieren. Wenn Sie den Kontakt zu Ihren Kunden abreißen lassen, wird sich meist sehr schnell ein Wettbewerber finden, der auf der Suche nach neuen Kontakten ist. Und wie im normalen Leben werden Ihre Kunden immer dann offen für neue Beziehungen sein, wenn Sie mit der vorhandenen Beziehung nicht zufrieden sind.